Der Zentralvorstand des Koreanischen Roten Kreuzes schickte am 22. August an die südkoreanische Rotkreuzgesellschaft folgenden Brief. Wie es Ihrer Gesellschaft bekannt ist, hat unsere Seite Sie bereits mehrmals darum gebeten, die durch die südlichen Behörden entführten TVIAK-Bürgerinnen sofort zurückzuschicken und nach der herzlichen Bitte der Eltern der Opfer, ihr direktes Treffen mit den Töchtern in Seoul zu ermöglichen. Auch die Vereine aller Kreise des Südens, die UNO und internationalen Menschenrechtsorganisationen verlangen nachdrücklich unter anderem Treffen der Rechtsanwälte und Familien mit den Entführten. Jedoch die südlichen Behörden haben über 4 Monate die in Gruppe Gekidnappten ungerecht eingesperrt, falsches Gerücht über sogenannte freiwillige Flüchtlinge vom Norden verbreitet und sie zu bekehren versuchten. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass sich die Frauen in der Gesellschaft niedergelassen hätten. Das ist nichts anderes als niederträchtiges Spiel, den Kritiken vom In- und Ausland wegen gewaltsamer Zurückhaltung der TVRK-Bürgerinnen und den Druck der Öffentlichkeit, die ihre unbedingte Rückkehr fordern, auszuweichen und die Wahrheit von der schrecklichen Gruppenentführung durch den südlichen nationalen Nachrichtendienst zu verbergen. Obwohl die südlichen Behörden behaupten, dass die Arbeiterinnen vom Norden freie Personen geworden seien, machen sie diese unter Vorwand des Personenschutzes nicht öffentlich bekannt und lassen keinen Kontakt mit ihnen zu, was zeigt, dass diese Bekanntgabe eine grobe Lüge ist. Noch mehr wuterregend ist es, dass die südliche Rotkreuzgesellschaft, die für die Lösung der Frage der getrennten Familien und für humanitäre Zusammenarbeit zwischen dem Norden und Süden eintreten soll, mit Stillschweigen über unmenschliche Handlung der Behörden, die die TVRK-Bürgerinnen für immer von ihren Eltern und weiteren Familienangehörigen trennen wollen, hinweggeht. Stillschweigen und untätiges Zusehen ihrer Gesellschaft angesichts unmenschlicher Tat der Behörden bedeuten in der Tat ihren Schutz für die Behörden, wogegen wir hart protestieren. Ihre Gesellschaft ignoriert die tragische Lage von heute, wo nicht im Krieg, sondern in friedlicher Zeit wieder Familien und Verwandte zerstreut werden. Das ist nicht die richtige Haltung ihrer Gesellschaft, deren Ideal in edler Humanität besteht. Wenn die südlichen Behörden die Gefangengehaltenen nicht zurückschicken, wird in Zukunft zwischen dem Norden und Süden keinerlei humanitäre Frage besprochen und kann sich daraus eine unverbesserliche Folge ergeben. Wenn Ihre Gesellschaft aufrichtiges Interesse für die Lösung der humanitären Fragen zwischen dem Norden und Süden hätten, sollte sie sich verantwortungsbewusste und aufrichtige Mühe um die Zurückschickung der TVRK-Bürgerinnen zu ihrer ersehnten Obhut der TVRK geben. Wir werden die nächste Haltung Ihrer Gesellschaft beobachten.